Altersgruppen. Wow, давайте прославим Бога Lass за uns это. Unser Gott noch mal Danke dafür sagen. А так бы ты сидел дома, киснул. So wärst du jetzt daheim und hättest dich gelangweilt. Смотрел бы телевизор. Hättest du ein TV geschaut. Расстраивался бы, да. Oder wärst dann auch nervös dabei. Платье некуда выгулить. Und du hast nirgendwo einen Ort, wo du dein schönes Kleid anziehen könntest. А тут собрание святых людей. Und hier ist die Versammlung von heiligen Menschen. Господь здесь. Der Herr ist hier. Wow, все самое лучшее, wow. что в тебе есть. Und all das Beste, was du in dir drin hast. Оно просто расцветает. Das blüht einfach nur auf. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Так должно быть. So soll es auch sein. И у нас мы продолжаем нашу серию. Und wir machen weiter mit unserer Predigtserie. Какая у нас серия? Was für eine Predigtserie haben wir? Открывая новое. Also wir entdecken was Neues. И сегодня мы тоже, может быть, что-то новенькое откроем для себя. Und vielleicht werden wir auch etwas Neues für uns Я хочу говорить об очень важном качестве человека. Ich werde heute über eine sehr wichtige Charaktereigenschaft im Menschen reden. О верности. Über die Treue. И чаще всего это нужно в себе воспитывать. Und oftmals muss man das in sich einfach nur erziehen. Чаще всего за это надо бороться. Oftmals muss man dafür kämpfen. Не у всех такая черта характера есть. Denn nicht jeder besitzt diese Charaktereigenschaft. Давайте мы об этом поговорим. Lass uns davon mal sprechen. И моя тема сегодня. Und mein Thema heißt heute. Те, которых ищет Бог. Diejenigen, die Gott sucht. Сразу начну с места Писания. Ich fange gleich jetzt mit einer Bibelstelle an. 2 Паралипоменон 16:9, первая половина стиха. Das ist 2. Chroniker 16:9a. Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано ему. Denn die Augen des Herrn durchstreifen oder blicken die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Бог обозревает всю землю, also чтобы Gott, что? Gott blickt die ganze Erde durch, um was zu machen? Чтобы что? Um was zu machen? Чтобы найти тех, чье сердце вполне предано ему. Also um diejenigen zu finden, die deren Herz ihnen komplett hingegeben чтобы ist. Чтобы найти верных людей. Um treue Menschen zu finden. Неужели ему нужно обозревать всю землю? Warum muss denn die ganze Erde durchstreifen? Может und быть, durchschauen? Это такая редкость, я не знаю. Ist es denn so eine Seltenheit? Давайте посмотрим. Ich weiß es nicht. Schau, lass uns das mal ansehen. Бог ищет себе поклонников. Denn Gott sucht sich Leute, die ihn anbeten. Не те, которые говорят, что они любит Иисуса. Nicht diejenigen, die einfach nur sagen, dass sie Jesus lieben. Но которые своей жизнью, своими делами доказывают это. Die aber mit ihrem Leben und mit ihren Werken das beweisen. Доказывают свою верность Богу. Die ihre Treue Gott beweisen. Давайте обратимся к книге Иова. Lass uns mal an Hiob mal wenden an das Buch. Очень долго это была моя самая нелюбимая книга. Es war sehr, sehr lange Zeit eine der Bücher, die ich nicht gemocht я habe. Я очень долго эту книгу в Библии просто пропускала. Ich habe sehr lange Zeit dieses Buch einfach in der Bibel einfach Она меня настолько раздражала. Die hat mich so dermaßen genervt я und не geärgert. Могла понять, почему Бог это все делает с Иов. Ну, вы знаете, да? Ich konnte es einfach nicht verstehen, warum Gott das Ganze beim Hiob macht. Пока совсем недавно мне Бог что-то не открыл. Bis vor kurzem und dann hat Gott mir etwas no. eröffnet oder gezeigt. И все еще Бог говорит со мной через книгу Иова. Und Gott spricht immer noch durch das Buch Hiob zu Я mir. Я просто хочу обратить ваше внимание на некоторые моменты. Und ich möchte einfach nur ein paar Momente euch aufzeigen. И вот книга начинается со слов. Und das Buch fängt mit den folgenden Worten an. Был человек в земле Уц. Es war ein Mann im Land Уц. Имя его Иов. Der hieß Hiob. Вот для меня это звучит так. Also für mich klingt das so. Был обычный человек. Es gab einen gewöhnlichen Menschen. Звали его так-то. Der hat so und so geheißen. Жил в городе таком-то. Der hat in so einer Stadt gelebt. Да, и вот дальше идет краткая характеристика. Und dann kurz seine Charakteristik. So wie er ist. Он был непорочен. Er war untadelig. Справедлив, богобоязнен. Also rechtschaffen und hat Gott gefürchtet. И удалялся от зла. Und hat das Böse gemieden. А потом мы читаем прям как в журнале Forbes по нему. Und dann lesen wir das wie aus dem Magazin Forbes. Forbes. Имение у него было столько-то. Er hat so und so viel Besitz gehabt. Миллиардов столько-то. Er hat so und so viele Milliarden gehabt. Движимость, недвижимость. Er hat Immobilien gehabt. Да, дети там, ну и так далее. Kinder да? und so weiter. И вот выражаясь нашим языком, und wenn wir das in unsere Sprache so übersetzen, Иов был олигархом. Also der Hiob war ein Oligarch. Я не знаю, много про многих ли олигархов можно сказать, что они были непорочны, богобоязненны? Also ich weiß nicht, ob man über einige Oligarchen sagen kann, dass die untadelig oder rechtschaffen sind. Но вот мы читаем здесь. Aber wir lesen das hier, что сыны Божьи, то есть ангелы, dass die Söhne Gottes, also das heißt die Engel, пришли пред лицо Божие, kamen vom Angesicht Gottes, и среди них оказался сатана. Und unter ihnen hat sich Satan sozusagen eingemischt. И Господь спрашивает его. Und der Herr fragt ihn. Откуда ты пришел? Woher bist du? Woher kommst du? И тот отвечает. Und der andere antwortet ihm. Я ходил по земле и обошел ее. Und der Satan antwortete und sagt, dass er auf der Erde ging und обошел ее. Also der hat die Erde umrundet sozusagen. Оказывается, сатана тоже обозревает всю землю. So wie es aussieht, durchblickt der Satan genauso тоже die Erde. Тоже что-то ищет. Also er wartet oder er sucht auch nach etwas. Или кого-то. Oder nach jemanden. И вот Господь обращает его внимание на Иова. Und der Herr wendet seine Aufmerksamkeit auf den Hiob. На Иова и его непорочность. Also auf den Hiob und auf seine Untadeligkeit. И сатана отвечает. Und der Satan antwortet ihm. Ну разве он просто так такой непорочный? Ist er wirklich einfach so nur untadelig? Darum он такой богобоязненный. Ist er denn tatsächlich so ein gottesehrfürchtiger Mann? Это ты окружил его своими благословениями. Denn du hast ihn mit deinen Segnungen umgeben sozusagen. А вот если у него это забрать, aber wenn man das ihm wegnimmt, то он сразу потеряет свою богобоязненность. Dann wird er gleich seine Gottesehrfurcht verlieren und seine Rechtschaffenheit oder Untadeligkeit. И Господь позволяет сатане коснуться Иова и его имущества. Und der Herr erlaubt dem Satan, Hiob anzurühren und auch sein Besitz. Ну вы знаете эту историю, если не знаете, прочитайте. Also kennt ihr alle diese Geschichte, wenn ihr das noch nicht kennt, bitte lest das durch. Was ist das überhaupt für eine Geschichte? Почему Бог допустил такие страдания в жизни праведного человека? Also wieso hat Gott solche Leiden in einem rechtschaffenen Menschen zugelassen? Как это вообще уместить в своих мозгах? Also wie kann man das überhaupt fassen? И вообще, как можно вот эту всю историю совместить с образом любящего и милосердного Бога? Und wie kann man überhaupt diese Geschichte mit einem Gott vereinen, der liebevoll ist, der wunderbar ist? Ну, на эту тему было сказано много проповедей, я не буду сейчас... Und auf dieses Thema wurde sehr viel gepredigt. Но вот что мне бросилось в глаза? Aber was mir gerade so ins Auge kam, я вижу здесь человека, ich sehe hier einen Mann, в котором действительно Бог был уверен. In dem Gott tatsächlich sehr sicher war. Бог действительно был уверен Иове. Gott war tatsächlich sehr sicher, was Hiob anbetraf. Он видел его многие годы. Er hat ihn jahrelang gesehen. Он знал, как он ходил перед ним. Er wusste, wie er vor ihm wandelte. Что он оставался в непорочности. Dass er trotzdem untadelig blieb. Ну, я не знаю, как вот некоторые говорят, типа, что нельзя заниматься большим бизнесом и оставаться прозрачным, да? Weißt du, ich weiß es nicht, aber viele sagen, man kann nicht ein Business betreiben und trotzdem durchsichtig bleiben. Я не знаю. Ich weiß es я nicht. Я не бизнесмен, но вот also Иов, ich bin keine Geschäftsfrau. Но вот Иов оставался непорочным. Aber Hiob blieb trotzdem ein untadeliger Mann. Потому что было богобоязненным. Weil er nämlich vor Gott sich gefürchtet hat. У него был hat. Страх Божий. Er hatte Ehrfurcht vor Gott. И он доказывал свою верность Богу многие годы. Und er bewies die Treue gegenüber Gott jahrelang. И что же Бог допустил в его жизни? Und was hat denn Gott in seinem Leben zugelassen? А Бог позволил Иову сразиться с дьяволом. Und Gott hat Hiob erlaubt, mit Satan zu kämpfen. Послушай меня, представь себе. Hör zu, stell dir vor. Не дьяволу позволил сразиться с Иовом. Er hat nicht dem Satan erlaubt, mit Hiob zu kämpfen, sondern но Иову, sondern dem Hiob, сразиться с дьяволом, mit Hiob zu kämpfen. И доказать ему, тому, дьяволу, да? Und dem Satan zu beweisen, свою верность Богу. Seine Treue gegenüber Gott. Вау. И Господь говорит сатане. Und Gott sprach dann обратил ли ты внимание на раба моего Иова? Hast du denn meinen Knecht Hiob gesehen, beachtet? Он был так уверен в Иове. Er war so dermaßen überzeugt und sicher in Hiob. Как ты думаешь, Бог мог бы так вот про тебя сказать? Was denkst du, kann Gott über dich sowas sagen? Да, был бы он настолько уверен в тебе. Wäre denn er so sicher an dir? Надеюсь, что да. Ich hoffe, ja. И вот сатана отвечает. Und so antwortet ihm der Satan. Он не просто так такой праведный. Ist denn Hiob so einfach so gottesfürchtig? Ты защищаешь его. Denn du beschützt ja ihn. Это ты окружил его. Denn du hast ihn Но umgeben. Если я заберу у него вот это и это, aber wenn ich ihm das und jenes wegnehme, то он точно не будет тебе верен. Dann wird er hundertprozentig dir nicht mehr treu sein. И Бог говорит: "Забирай." Und Gott sagt: "Nimm." Знаете, у дьявола очень богатый опыт. Wisst ihr, der Satan hat eine sehr, sehr große Erfahrung. Он знает людей. Er kennt die Menschen. Он обходит всю землю. Er durchblickt die ganze Erde. И он видит людей. Und er sieht die Menschen. И он знает человеческие слабости. Er kennt die menschlichen Schwächen. И он знает, вот, как все это работает в человеке. Und er weiß ganz genau, wie das so im Menschen so arbeitet, so funktioniert. Он знает, на что люди падки. Er weiß, wo die Menschen hinzieht. Да, и он говорит. Und er spricht. Забери у него это, и он точно не будет тебе верен. Nimm ihm das weg und er wird hundertprozentig dir nicht treu sein. Сатана знает и слышит, как часто, как быстро люди начинают обвинять Бога, когда что-то происходит с ними неприемлемо. Der Satan weiß ganz genau und er hört das, wie schnell die Menschen beginnen, Gott zu beschuldigen, wenn ihnen etwas weggenommen wird. Разве это не так? Ist das nicht so? Почему Бог допустил войну? Wieso hat Gott den Krieg zugelassen? Почему Бог допустил землетрясение? Wieso hat Gott diesen Erdbeben Почему zugelassen? Бог то, Бог это? Wieso hat Бог hat Gott dies oder jenes gemacht? Постоянно слышим. Wir hören das überall. И вот в этой истории с Иовом. Und in dieser Geschichte mit Hiob. Многие тоже спросят, как же так? Können viele fragen, wie? Почему Warum? Бог допустил? Wieso hat Gott das zugelassen? Дети погибли. Die Kinder sind umgekommen. Имущество, миллиарды. Sein Besitz, seine Milliarden sind verbrannt. А животные тут при чем? Und was haben denn die Tiere damit zu tun? Ведь Иов любил Бога и был ему верен. Denn Иов hat ja Gott geliebt und er war ja ihm treu gegenüber. Знаете, многие из нас задавали Богу трудные вопросы. Wisst ihr, viele von uns haben Gott schwierige, komplizierte Fragen gestellt. И не всегда мы получаем на них ответы. Und wir bekommen nicht immer Antworten darauf. И вы знаете, наша верность, Und wisst ihr, unsere Treue, она как раз и проявляется тогда, zeigt sich genau dann, когда ты не понимаешь, wo du nichts verstehst, так сказать, за что и почему, sozusagen, wofür und wieso, когда, может быть, ты молишься или постишься даже, wo du vielleicht betest, wo du sogar fastest, и при этом, возможно, не получаешь ответ от Бога, und dabei, womöglich, die Antwort von Gott nicht bekommst. Да, такое тоже бывает. Ja, sowas kommt auch vor. Знаете, это прерогатива Бога, отвечать или не отвечать. Wisst ihr, das ist Gott überlassen, ob er antwortet oder nicht. Он ничего нам не должен. Er ist uns nichts schuldig. И когда Бог что-то делает, отвечает или не отвечает, Und wenn Gott etwas tut, ob er antwortet он oder nicht всегда antwortet, делает это со смыслом. Macht er das immer mit Sinn dahinter. У него есть цель. Er hat ein Ziel. И вот когда при всем при этом, Und wenn man bei all dem, ты остаешься ему верным, wenn man bei all dem, du ihm trotzdem treu bleibst, это доказывает твою верность ему. Das beweist deine Treue ihm gegenüber. Когда ты можешь сказать, как Иов, wenn du so sagen kannst wie Hiob, nack, я вышел из чрева матери, nack, возвращусь. Ich bin nackt aus dem Leib meiner Mutter gekommen und ich kehre auch nackt wieder zurück. Господь дал, Господь взял. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen. Да будет имя Господне благословено. Und der Name des Herrn soll gepriesen werden. Знаете, это очень трудно. Wisst ihr, es ist sehr, sehr schwierig. Это верность, которая испытана. Das ist eine Treue, die geprüft worden ist. И она тем более драгоценна в глазах Божьих. Und umso mehr ist sie kostbarer in den Augen Gottes. И вот в этой истории мы видим, Und in dieser Geschichte sehen wir, что Бог, оказывается, не наказал Иова, как кажется. Dass Gott Иов nicht bestraft hat, so wie es anscheinend Нам hier кажется, so что, sieht. Что Бог его наказал. Also uns kommt es so vor, als Gott ihn bestraft hat. Да, но он его не наказал. Aber er hat ihn nicht bestraft. А он оказал ему честь. Sondern er hat ihm eine Ehre erwiesen, sozusagen. Он разрешил ему сразиться с дьяволом. Er hat ihm erlaubt, mit Satan zu kämpfen. И доказать свою верность Богу. Und seine Treue zu beweisen. Знаете, однажды ученики Иисуса были побиты. Wisst ihr, eins wurden die Jünger von Jesus geschlagen. А они шли и радовались. Und sie gingen und haben sich gefreut. Потому что Они пострадали за имя Иисуса. Weil sie Namens willen, weil sie Jesus willen gelitten haben. Это была для них честь. Für sie war das eine Ehre sozusagen. Знаете, вот, как, оказывается, не каждому такая честь выпадет, да? Ich denke, nicht jeder hat so eine so eine, пострадать so ein Vorrecht, за имя Иисуса. Also да. И вот Иисус сказал, und so sprach Jesus, что вы будете изгнаны за правду. Ihr werdet, wegen der Wahrheit, verfolgt werden. И весь мир будет преследовать вас. Und die ganze Welt wird euch verfolgen. Смотрите, Иисус, Он предупреждал нас. Schaut ihr, Jesus hat uns gewarnt damals. Как мир будет реагировать на нас. Wie die Welt auf uns reagieren wird. Когда мы примем решение верно следовать за Иисусом. Wenn wir diese Entscheidung treffen, treu Jesus nachzufolgen. Помните, горе вам, когда все будут говорить о вас хорошо, хорошо, хорошо. Könnt ihr euch bestimmt erinnern, der, wo er gesagt hat, es steht schlecht um euch, wenn jeder понимаете, euch mögen wird. Речь? Versteht okay. ihr mich? Okay, мы на одной волне. Wir sind auf einer Welle hier. Жизнь с Богом. Das Leben mit Gott zusammen. Вот все те изменения, которые Бог будет производить в нас. Also all diese Veränderungen, was Gott in uns vollbringen wird. Они сделают нас способными. Sie werden uns fähig machen. Сверхъестественно. Übernatürlich. Противостоять не только тем гонениям. Nicht nur diesen Verfolgungen zu widerstehen. Но также идти дальше, sondern auch weiterzugehen, доверять Богу дальше, weiterhin Gott, zu vertrauen, и даже любить своих врагов, und sogar seine Feinde zu lieben. Звучит крышесносно. Also es hört sich einfach, человек an. Мира этого не понимает. Ein Mensch aus der Welt kann das nicht verstehen. Зачем любить врагов? Wozu sollen wir unsere Feinde lieben? Но человек Божий поймет, да? Aber ein Mann Gottes wird es verstehen. Okay. И вот Иов, он доказал свою верность Богу. Und der Hiob hat seine Treue Gott bewiesen. Несмотря на все эти страшные вещи, которые он переживал. Also trotz all diesen schrecklichen Dingen, die er so erlebte. А вот его друзья не доказали. Aber seine Freunde haben das leider nicht geschafft. Да, и даже наоборот, sondern umgekehrt. Они разгневили Бога. Sie haben sogar Gott verärgert. Они, они показали свою неверность. Sie haben ihre Untreue, gezeigt, хотя sozusagen. Их Бог так и не испытывал. Obwohl Gott sie gar nicht geprüft hat. Знаете, многие спешат давать советы. Wisst ihr, viele, sind so eilig mit den Ratschlägen. Особенно те, почему так бывает, что у которых, в общем-то, и плодов-то нету в жизни. Besonders diejenigen, die eigentlich keine guten Früchte in ihrem Leben haben. Хотя они утверждают, что у них богатая духовная жизнь. Obwohl sie überzeugt sind, dass sie eine reiche geistliche Erfahrung haben. Да, и что они с Иисусом в очень близких отношениях. Dass sie mit Jesus eine richtig enge Beziehung haben. Но вот что я тебе скажу. Aber ich möchte dir eins sagen. Не спеши давать советы. Sei nicht so voreilig mit Ratschlägen. Пока Бог тебя не проверил. Solange Gott dich nicht geprüft hat. Пока ты не доказал свою верность. Bis du deine Treue bewiesen hast, не прошел через огонь, nicht durch das Feuer durchgegangen не спеши давать советы, sei nicht so voreilig это mit Ratschlägen. Очень, очень большая ответственность. Das ist eine sehr, sehr große Verantwortung. И вот здесь друзья Иова, und hier die Freunde von Hiob, они говорили то, что они думали. Sie redeten das, was sie gedacht haben. Может быть, они даже были искренни. Vielleicht waren sie sogar aufrichtig. Но не так верно, как Иов. Aber nicht so treu wie Hiob. И Господь ожидал от них, und der Herr hat von ihnen erwartet, что они поддержат своего друга, dass sie ihren Freund unterstützen. Да, он послал этих друзей к Иову, чтобы они поддержали его, er hatte diese его. Freunde zum Hiob geschickt, damit sie ihn unterstützen. А они наоборот осудили его. Aber sie haben umgekehrt, ihn verurteilt. И сделали его бремя еще более тяжким. Und haben seine Last und, noch schwerer gemacht, als es war. И показали как раз-таки свою неверность по отношению к Иову. Und genau dadurch haben sie eben diese Untreue gegenüber dem Hiob und Gott gezeigt. Знаете, верность – это совокупность многих качеств. Wisst ihr, eine Treue ist eine Anzahl oder ja, eine Anzahl von vielen Qualitäten. Вот, ну, есть вот люди, как бы верные, может быть, от природы, как черта характера, есть такие. Wisst ihr, люди. Es gibt solche Menschen, die von Natur aus, das ist halt ihre Charaktereigenschaft, die sind treu. А есть, когда приходится прилагать усилия. Und es gibt auch solche Fälle, wo man sich Mühe geben muss. Когда приходится делать выбор. Wo man vor der Wahl steht. Когда приходится ломать свою плоть, чтобы остаться в том, чем ты стоишь. Wo man sein Fleisch einfach brechen muss, um dort zu stehen, wo du stehen solltest. Знаете, это как ограненный бриллиант. Weißt du, das ist genauso, wenn ein Diamant umrandet ist durch Gold. У которого много граней. Der bereits so geschliffen ist und hat so viele Facetten. И чем больше эти грани, тем больше он сверкает. Und je mehr diese Facetten da sind, desto mehr glitzert er. Чем больше ты позволяешь Богу шлифовать тебя. Je mehr du erlaubst, Gott dich zu schleifen. позволяешь Богу, да? Wenn du es ihm erlaubst. Тем больше он тебя ограняет. Desto mehr umrandet er dich. Ну, чтобы позволить ему работать с тобой. Aber ihm zu erlauben, mit dir zu arbeiten, тебе нужно оставаться верным. Musst du treu bleiben. В том, в чем ты стоишь. In dem, wo du stehst. Потому что когда Бог шлифует, denn wenn Gott beginnt zu schleifen, это больно, это неприятно. Das tut sehr weh und es ist sehr unangenehm. Но зато потом ты так засверкаешь. Aber danach wirst du so dermaßen leuchten. Вот смотрите, Авраам. Schaut hier auf den Abraham. Услышал слово от Господа. Er hat das Wort von Gott gehört. И пошел в ту страну, в которой он никогда не был. Und er ging in ein Land, wo er nie vorher zuvor war. Он принял слово от Господа и поверил. Er hat das Wort Gottes empfangen und hat daran geglaubt. Он принял слово от Господа. Er hat das Wort Gottes empfangen. Пошел. Er ging. Чтобы никогда больше не возвращаться. Nie wieder zurückzukommen. У нас тоже есть слово. Wir haben auch ein Wort. И мы тоже идем туда, где никогда не были. Und wir gehen auch dorthin, wo wir vorher nie zuvor waren. И многие думают, ну что там будет в раю, ну как, ну. Und viele überlegen sich, was wird dort im Himmel so sein. И вот выискивают в Ютубе там разные свидетельства, там откровения. Und versuchen auf YouTube verschiedene Zeugnisse davon zu finden und zu hören. Как там будет в небесах, что там кто-то видел, вернулся оттуда, не вернулся. Wie wird das dort sein? Wer war schon dort? Wer ist dort zurück, von dort zurückgekehrt? Многие думают, что ну, в небесах это будет, мы там такие блаженные, сядем на облачке, так тринь-тринь на арфе, да? Und viele stellen sich das vielleicht so vor, dass man so glückselig auf einem Wölkchen sitzt und auf einer Harfe spielt. Знаете, я вообще думаю, что там не только арфы будут. Wisst ihr, ich denke, dass dort werden nicht nur Harfen sein. Я думаю, что там все инструменты будут. Ich denke, dort werden alle Instrumente sein. И у тебя будет прекрасная возможность научиться играть на любых инструментах. Und du wirst eine wunderbare Möglichkeit haben, jeden Instrument spielen zu können. Ты можешь даже научиться петь лучше, чем Gloria или Florence. Du wirst sogar eine Möglichkeit haben, besser zu singen wie Florence und wie Gloria. Там будет все возможно. Dort wird alles möglich sein. Но пока мы еще только идем в небеса, aber solange wir noch auf dem Weg sind in den Himmel, пока мы еще только в пути, solange wir uns noch auf dem Weg befinden, Бог изменяет нас, verändert Gott uns auf diesem чтобы Weg, мы были достойны, damit wir würdig sind. Мы слышим Его Слово, wir hören unser, sein Wort, принимаем Его силу, wir empfangen seine Kraft, учимся служить, wir lernen zu dienen, формируем свой характер, wir formen unseren Charakter. Вот hier. Это все называется, und all das heißt, когда Бог нас ограняет, wo Gott uns schleift, oder? Schleift oder umrandet? Ну да, schleift, наверное. Schleift, ja. Да. И чтобы мы засияли как бриллиант. Damit wir dieses Diamant leuchten können. Знаете, Библия говорит, что там в небесах у Господа. Und die Bibel sagt uns so, wenn wir dort beim Herrn sind, когда мы туда придем, wenn wir dorthin ankommen, мы будем сиять как звезды, werden wir wie die Sterne как leuchten, звезды, wie die Sterne не leuchten, как бриллианты даже, как звезды, nicht einmal wie Diamanten, sondern wow, wie die Sterne. Wow. Поэтому пусть Господь тебя шлифует, все нормально, это deswegen процесс. Deswegen sollte Herr dich schleifen, es ist alles okay, alles du befindest dich im Prozess. Okay. Бог сказал Аврааму, und Gott hat Abraham gesagt, когда позвал его в лучшую землю, als er in das bessere Land gerufen hat, я Бог всемогущий, ich bin ein allmächtiger Gott, ходи предо мною и будь непорочен, wandle vor mir und sei untadelig. И вот его слово сегодня к тебе и ко мне, und sein Wort heute an dich und an uns, я Бог всемогущий, ich bin ein allmächtiger Gott, ходи предо мною, wandle vor mir, и будь непорочен, und sei untadelig. Ходи предо мною, wandle vor mir, и будь непорочен, und sei untadelig. Ходи предо мною, wandle vor mir, и будь непорочен, und sei untadelig. Аминь. Дошло. Jetzt ist es angekommen. Halleluja. Вы знаете, многие люди живут в этом мире, как будто нет над ними Бога. Wisst ihr, manche Menschen leben hier auf der Erde und als ob Gott nicht über sie ist. Но Господь говорит, ходи предо мною. Aber Gott sagt zu dir, gehe vor mir, wandle vor mir. Непорочен. Und sei untadelig. Аминь. Amen. Притчи 28:20 читаем. Wir lesen aus Sprüche 28:20. Верный человек богат благословениями. Ein ehrlicher Mann ist reich an Segnungen. Mm-hmm. Смотрите, Авраам поверил. Schau hier, Abraham hat geglaubt. Остался верным. Blieb treu. Прошел путь до конца, ging sein Weg bis zum Schluss и получил награду. Und hat eine Belohnung bekommen. Иов остался верен. Und auch der Hiob blieb treu. И получил награду. Und hat auch seine Belohnung bekommen. И Неемия. Und Nehemia, и Давид, und der David, и многие другие, und auch viele andere, остались верными, blieben treu bis zum Schluss, и получили свою награду, und haben ihre Belohnung bekommen, но были неверны, aber es gab auch Untreue, на которые Бог тоже рассчитывал, auf die Gott sich auch verlassen но которые hat, его подвели, aber die ihn im Stich gelassen haben. Откуда взялась эта неверность? Woher kam diese Untreue überhaupt? От Люцифера. Vom Lucifer? От Люцифера. Vom Lucifer? Mm-hmm. Он был сотворен, чтобы стоять перед Богом. Er wurde geschaffen, um vor Gott zu stehen, чтобы прославлять Бога. Um Gott zu preisen. Он жил в Божьей славе. Und er lebte auch in Gott seine Herrlichkeit. Знаете, его одежды сияли. Wisst ihr, seine Kleidung hat geleuchtet. И он был прекрасен. Und er war wunderschön. И вокруг него была совершенная музыка. Und um ihn herum war eine vollkommene Musik. Он был помазан. Er war gesalbt. Помазанный. Er war gesalbt. Знаете, что такое помазание? Wisst ihr, was die Salbung bedeutet? Помазание – это не просто талант. Also, die Salbung ist nicht nur einfach ein Talent. Это что-то сверхъестественное. Das ist etwas Übernatürliches. Вот, например. Zum Beispiel. Например, у меня было несколько раз. Zum Beispiel war bei mir ein paar Mal schon. Когда я разговаривал с человеком. Wo ich mit einem Menschen geredet habe. И я слышал внутри себя мелодию его сердца. Und ich habe in mir die Melodie seines Herzens gehört. И когда я это слышала, und als ich das hörte und habe das so empfangen, вот эта мелодия, она превращалась для меня в слова. Diese Melodie verwandelte sich bei mir in die Worte. И я могла как бы этого человека читать как открытую книгу. Und ich konnte diesen Menschen wie ein offenes Buch lesen. То есть все то, что человек не мог выразить словами. Also all das, was der Mensch mit seinen Worten nicht ausdrücken konnte. Я воспринимала это на таком вот уровне через музыку его сердца. Habe ich das so gespürt und empfangen durch die Musik seines Herzens. Но чаще всего происходит это, когда вот я сама, да. Aber oftmals passiert es, wenn ich selbst. Когда я огорчена или, наоборот, радостна. Wenn ich zum Beispiel traurig bin oder eher freudig bin. У меня звучит мелодия внутри. Bei mir klingt diese Melodie. Но я сейчас к тому хочу, как бы вот уже у меня такое какое-то особое помазание нет. Also ich will jetzt euch nicht davon erzählen, dass ich so eine besondere Salbung habe. Я просто хочу объяснить, как это все работает. Aber ich möchte euch einfach erzählen oder erklären, wie das Ganze funktioniert. И вот я думаю, что Люцифер, когда он с кем-то общался, und so denke ich, wenn der Luzifer mit jemandem sich unterhielt, то от него вот исходила вот эта музыка. Ging aus ihm heraus diese Musik. Соответствующая музыка. Also so eine entsprechende Musik. И когда он стоял перед Богом, und als er vor Gott stand, это была высшая хвала. War das, die höchste, это было мощное, мощное, замечательное, прекрасное. Es war ein wundervolle, все в превосходной степени прославления. Also alles, was so übersteigt den normalen Lobpreis, was du kennst. И вот он, вот этот архангел. Und dieser Erzengel, который постоянно видел лицо Господа. Der ständig das Angesicht Gottes vor sich hatte. Который имел все. Der alles besaß. Однажды возгордился. Eins ist stolz geworden. И захотел, чтобы поклонялись ему. Und hat einen Wunsch bekommen, dass man ihn anbetet. Бог это терпеть не стал. Und Gott hat das natürlich nicht dulden wollen. С неба вместе с теми, кто его поддержал. Er hat ihn niedergestoßen vom Himmel und all die ihn auch unterstützten. Знаете, любое падение начинается с неблагодарности и гордости. Wisst ihr, jeder Fall beginnt mit Undankbarkeit und mit Stolz. Это очень, очень опасный коктейль. Das ist ein sehr, sehr gefährlicher Cocktail. Это просто взрывная смесь такая. Das ist einfach eine Explosionsmischung. Вот чуть-чуть толкнул, и взрыв. Nur ein bisschen mal schubsen und dann ist gleich die Explosion da. Люцифер обладал всем. Люцифер hat alles besessen. Но когда он стал противником Бога, Als er der Gegner Gottes wurde, он потерял все. Hat er alles verloren. И все, кто были неверны, und all diejenigen, die auch untreu waren, они тоже потеряли все. Haben auch alles verloren. Все, у меня падает здесь. Bei mir fliegt bei alles hier. Okay. Sorry. То есть те, кто оказывались неверными, они со временем тоже теряли все. Also diejenigen, die dann auch untreu waren, sind sie mit der Zeit, haben mit der Zeit alles verloren. Mm-hmm. Это закон. Das ist ein Gesetz. И вот Люцифер. Also der Luzifer, который был прекрасным архангелом, der ein wunderschöner Erzengel war, Авессалом, Абшалом, принц, der Prinz, который восстал против своего отца Давида, der gegen seinen Vater David aufgestanden ist, Ахитофел, советник Давида, Ratgeber vom David, которому Давид доверял, dem David auch vertraute, Иуда, ученик Иисуса, Judah, der Jünger von Jesus, Исав, брат Иакова, also Isaac, der Bruder von Jakob, который продал свое первородство, помните, also да? Der seine Erzgebutsrecht verkauft hat für einen Teller Suppe, который потерял свое призвание, der seine Berufung verloren hat, когда он перешагнул через Божье слово, als das Wort Gottes einfach unterlassen hat oder einfach drüber gestiegen ist und hat seine Untreue gezeigt. И вы знаете, между прочим, вот неверность Исава, она началась далеко, задолго вот до этой истории. Und wisst ihr, die Untreue von Isaac oder Esau von Esau begann schon vorher, schon lange davor. Например, мы читаем, что у него было две жены хитиянки. Zum Beispiel, wir lesen, dass zwei Ehefrauen hatte, die sind Hittiterin gewesen. Что очень не нравилось его родителям. Was seinen Eltern überhaupt nicht gefiel. Почему? Aus welchem Grund? Конфликт свекрови и невесток или что это? Ist das ein Konflikt zwischen Schwiegermutter und Schwiegertochter? Нет, мы читаем, что они были хитиянки. Nein, wir lesen, dass die waren Hittiterinnen. А это был народ, который поклонялся духам и множеству всяких идолов, множеству богов. Das war ein Volk, das eine Menge Dämonen angebetet hat und Geister. И все это они практиковали в доме Исава. Und all das haben sie in Haus von Esau praktiziert. И вот таких женщин Исав поселил у себя в доме. Und solche Frauen hat Esau in sein Haus mitgenommen. И доверил им воспитание своих детей. Und hat, понимаете? Hat die Erziehung von seinen Kindern anvertraut. Versteht ihr mich? Грех – это промахнуться мимо. Die Sünde bedeutet, am Ziel vorbeizuschießen. Das ist am Ziel vorbei. Мимо своего призвания. An der Berufung vorbei. Исав промахнулся. Und Esau hat nicht getroffen. Потерял свое призвание, благословение. Und hat auch seine Segnung und also seinen Segen und seine Berufung verloren. Вот есть люди, которые не сохранили свою верность Богу. Also es gibt solche Menschen, die ihre Treue Gott nicht gehalten haben. Которые потеряли свое призвание. Haben, die ihre Berufung verloren haben. Вы знаете, у нас у людей иногда так бывает. Wisst ihr, bei uns Menschen passiert das so. Пока мне это выгодно, я верный, да? Solange es für mich vorteilhaft ist, bin ich treu. Потом что-то поменялось такое, я уже неверный. Dann hat sich etwas verändert, dann bin ich nicht mehr treu. Когда вы против шерсти погладили, я уже неверный. Also wenn man mich ein bisschen stark angefasst hat, dann bin ich nicht mehr so treu. Но я хочу сказать, будь верен. Aber ich will dir eins sagen, sei trotzdem treu. Во всем, в чем Бог тебя поставил. Also in allem, wo Gott dich hingestellt hat. Во всем, в чем Бог тебя призвал. In allem, wo Gott dich berufen hat. Верность защитит тебя. Denn die Treue wird dich von den Fehlern bewahren. И если ты хранишь верность, und wenn du die Treue bewahrst, Бог делает тебя неуязвимым для врага. Macht dich Gott unantastbar für den Feind. Потому что ты под кровом Всевышнего. Weil du nämlich unter dem Schirm des Höchsten bist. Помните наш любимый 90-й псалом, да? Ihr könnt euch bestimmt erinnern an unser Lieblingspsalm 91. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего. Derjenige, der unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen. Er wird dich retten von der Schlinge des Vogelstelles und von der verderblichen Pest. Ob tausend fallen zu deiner Seite oder zehntausend zu deiner Rechten und so weiter. Wieso? Почему? За Wieso? Что такая честь? Wozu so eine Ehre? 14 стих читаем. Und wir lesen das im Vers 14. Все очень просто. Es ist alles sehr За einfach. То, что он возлюбил меня, я избавлю его, защищу, потому что он познал имя мое, воззовет ко мне, и я услышу его. С ним я в скорби избавлю его и прославлю его. Долготой дней насыщу и явлю ему спасение мое. Weil er sich an mir klammert, darum will ich ihn erretten. Ich will ihn beschützen, weil er meinen Namen kennt. Ruft er mich an, so will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not. Ich will ihn befreien und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen zu langem Leben und mit ihm schauen lassen, mein Heil. Потому что он возлюбил меня. Weil er sich an mich klammert, weil er mich geliebt hat. Потому что он мне верен. Weil er mir treu ist. И я, Господь говорит, тоже буду верным в том, что я обещал ему. Und der Herr sagt, ich bin ihm dann auch treu in dem, was ich ihm versprochen habe, und ich werde es halten. Знаете, мы живем в мире, где все пропитано грехом. Wisst ihr, wir leben in einer Welt, wo alles mit Sünde durchdrängt ist. Ложь, предательство, Lüge, Verrat, нечистота, Untreue, Untreue und Unreinheit. Да, это все грани греха. Ja, das sind alles die Facetten der Sünde. Да, ты можешь сказать, это уже с Адам и Евы идет, и уже как бы куда-то ты денешься, да? Ja, du kannst sagen, das hat begonnen mit Adam und Eva, und wo soll man hin davon? Ну, знаете, вот неверность. Aber wisst ihr, Untreue. Бесчестие как норма. Oder Untreue oder Unehre ist als Norm. Как норма, als это norm, признак последнего времени. Das ist ein Anzeichen von der letzten Zeit. Потому что если раньше было какое-то понятие чести, понятие слова. Denn wo früher eine Art Verständnis von Ehre gab oder vom Wort geben, то сейчас эти понятия, они уже, ну, как бы очень редко встречаются. Dann sieht man, dass es heutzutage sehr selten ist. Mhm. И мы не будем сейчас читать 2 Тимофея. Wir lesen das jetzt nicht aus 2. Timotheus. 3. глава, с 1 по 4 стих. Also das ist Kapitel 3, die Verse 1 bis 4. Можете почитать сами в разных переводах. Das könnt ihr selber zu Hause nachlesen. Это описание нашего последнего времени. Das ist die Beschreibung von der letzten Zeit. Но вы знаете, как важно при всем, вот при этом, что мы читаем и что мы видим вокруг. Aber wisst ihr, wie wichtig das ist bei all dem, was wir so lesen und was wir so sehen um как uns herum. Как важно при этом сохранять верность вот хотя бы вот в малом. Wie wichtig das ist, sogar in kleinen Treue zu halten. Да, и вот в наше время за верность приходится бороться. Und in unserer Zeit müssen wir für die Treue kämpfen. Знаете, какой первый шаг к измене? Wisst ihr, was der erste Schritt zum Verrat ist? Okay. Okay. Первый шаг к измене. Also браке, der erste Schritt, например, zum Beispiel in der Ehe zu Untreue. Это эмоциональное отдаление друг от друга. Das ist emotionale Distanz zueinander. Когда уменьшается вовлеченность супругов в жизнь друг друга. Wenn man miteinander nicht mehr, wenn man miteinander kein Interesse hat am Leben. И также в отношениях с Богом. Und genau dasselbe passiert in der Beziehung когда zu Gott. Когда уменьшается вот вовлеченность христианина в жизнь в отношения с Господом. Also wenn man nicht mehr teilnimmt an der Beziehung mit Gott. Wenn man nicht mehr so dabei ist, es wird weniger. Der Mensch entfernt sich von Gott. Приходит отчуждение. Und es kommt zu einer Entfremdung. Mhm. Измена уже рядом. Und die Untreue oder Betrug ist bereits neben dir dran. Знаете, мы сейчас на домашней группах проходим очень интересную тему. Wisst ihr, wir gehen jetzt gerade ein sehr interessantes Thema auf den kleinen Gruppen. Also тема наших отношений с Иисусом на примере брачных отношений. И вот Библия говорит. Und so spricht die Bibel Если zu uns, мы приняли Иисуса в свое сердце, wenn wir Jesus in unser Herz angenommen то haben, мы как бы обручены с ним как с женихом. Dann sind wir mit ihm sozusagen vermählt oder verheiratet. Verlobt. Verlobt. Он изливает на свою любовь, свои благословения. Und er gießt auf uns seine Liebe und seine Segnungen aus. А мы должны видеть его как нашего единственного, которому мы посвящаем себя. Und wir sollen ihn als den einzigen sehen, den wir uns widmen, hingeben. И не делить его с чем-то еще. Und nicht ihn mit noch jemanden zu teilen. Versteht ihr mich? Вот знаете, для апостола Павла. Wisst ihr, zum Beispiel für Apostel Paulus. Христианская жизнь. War das christliche Leben? Это нечто больше, чем просто исполнение заповеди, служение das или war etwas mehr als einfach nur halten an Gebote oder irgendwelche Opferbereitschaft. Нет, вот для Павла суть христианства заключалась в том. Nein, für Apostel Paulus war der Sinn des Christentums, что мы остаемся Христу верными dass в мире, treu in dieser Welt bleiben, в мире, in der Welt, где множество других женихов. Wo eine Menge von anderen Bräutigams da sind, die unsere Liebe kämpfen oder die unsere Liebe gewinnen wollen. Суть und der Sinn в наших отношениях со Христом. Also der Sinn von unserer Beziehung zu Christus. Не в том, что это дело, это не дело, туда ходить, nicht туда in dem, не ходить. Das sollst du tun oder sollst du nicht tun, dort суть sollst du hingehen oder nicht hingehen. Sondern der Sinn besteht in der Beziehung потому selbst. Потому что когда есть искренняя любовь. Denn wenn eine aufrichtige Liebe tatsächlich existiert, Богом, wenn eine Beziehung mit Gott existiert, сам, Du weißt selbst, что стоит делать, а что не стоит, правда? Was es notwendig ist zu tun und was lieber du lassen sollst. Постоянность. Постоянство, верность Иисусу. Und diese Beständigkeit, die Treue zu Jesus. Да, в этом мире очень много женихов, которые претендуют на наше внимание. Ja, es gibt in dieser Welt sehr viele Bräutigame, die auf unsere Liebe Anspruch nehmen wollen. Но нам надо понять и принять. Aber wir müssen eins verstehen und annehmen, что стандарты этого мира это не наши стандарты. Dass die Standards dieser Welt nicht unsere Standards нам sind. Нам не надо так думать. Wir sollen nicht so denken. Я понимаю, что мы где-то подсознательно все равно пропитываемся этим. Ich verstehe schon, dass wir unbewusst irgendwie uns trotzdem damit beschäftigen. Но давайте посмотрим, что происходит на деле. Aber lass uns mal sehen, was tatsächlich passiert. Я немножечко еще займу ваше время, хорошо? Noch ein paar Minuten von eurer Zeit will ich in Anspruch nehmen. Просто очень важные вещи, которые я хочу сказать. Denn es sind sehr, sehr wichtige Dinge, die ich euch noch sagen möchte. Вот смотрите, наши дети. Schaut her, unsere Kinder. Вот они растут. Sie wachsen auf. Да? Они видят, что происходит вокруг. Sie sehen, was um uns herum passiert. И они учатся жить на примере того, что они видят. Und sie lernen so zu leben, wie sie sehen, was so in der Welt passiert. Они видят что-то в своих семьях. Sie sehen etwas in ihren видят Familien, что-то в семьях своих знакомых. Oder in den Familien von ihren Bekannten. Mm-hmm. Они слышат взрослые разговоры. Sie hören erwachsene Gespräche. Смотрят телевизор, интернет. Sie schauen Fernseher, sie sehen im Internet. И они перенимают und sie übernehmen Схему поведения и учатся жить. Diese Schemas von dem Verhalten und lernen so zu leben. А кругом неверность. Und überall herrscht Untreue. Да, и это просто эпидемия нашего времени. Das ist einfach eine Epidemie unserer Zeit. Понимаете меня? Versteht ihr mich? Okay. И вот когда я, например, слушаю семейных психологов, und wenn ich zum Beispiel Familienpsychologen höre, они, конечно, очень много хороших вещей говорят. Sie sagen natürlich sehr viele gute Sachen. Но знаете, что я заметила? Aber wisst ihr, was ich eins bemerkt habe? Вот красной нитью идет. Das ist so wie ein roter Faden. Они говорят, sie sagen, что если вам в этих отношениях плохо, бегите из них. Dass wenn es euch schlecht geht in diesen Beziehungen, dann rennt davon. Потому что кроме вас самих у вас ближе никого нету. Denn außer euch selbst, also ihr seid euch ja sehr nah, also deswegen gibt es keinen anderen, der euch näher ist als ihr selbst. И люди бегут. Und die Menschen rennen davon. Рвут отношения. Sie brechen Beziehungen. Sie kämpfen nicht darum. Не думают о себе, не думают о детях, думают о себе. Sie denken nicht über ihre Kinder, sie denken nur an sich. И вот дети, когда они видят все это, und die Kinder, wenn sie das Ganze sehen, они вырастают с точно такой же установкой. Wachsen sie auf genauso mit derselben вот Haltung. Вот такая же система мышления. Also mit derselben System des Denkens. И поступают так же, когда сталкиваются с подобными ситуациями. Und handeln genauso, wenn sie dieselben Situationen ausgesetzt sind. Послушай меня. Aber hör bitte eins. Если человек принимает Иисуса в свое сердце, also wenn Mensch Jesus in sein Herz aufnimmt, и вот если он не войдет в реку отношений с Иисусом, wenn er in diesen Fluss der Beziehung mit Jesus nicht reingeht, если он не выйдет из этого мира, wenn er aus dieser Welt nicht rausgeht, и не обручится с Иисусом по-настоящему, und verlobt sich in Wirklichkeit nicht mit Jesus, то он продолжит мыслить теми же самыми стандартами мира. Dann wird er weiterhin mit denselben Standards der Welt denken. А эти стандарты какие? Und diese Standards sind wie? Welche я, sind das? Мне, мое. Ich, meins, да? Mir. Okay. Ja. И вот если такой человек, und wenn also ein Mensch не поймет, насколько опасно, nicht begreift, wie gefährlich das ist, оставаться в этих старых одеждах, in dieser alten Kleidung zu bleiben, он рискует однажды потерять своего жениха, dann riskiert er eines Tages seinen Bräutigam zu verlieren. Поэтому мы много говорим о том, чтобы изменить свое мышление, изменить свое отношение. Понимаете меня, да? Deswegen reden wir so viel über die Veränderung der Denkweise. Как oder защитить свое сердце? Wie man sein Herz bewahrt? Как просеять информацию и так далее? Wie man diese Informationen filtert, was auf uns zukommt. Это важно. Das ist sehr wichtig. Потому что такой человек, weil so ein Mensch, он невольно приносит такое же мышление, свои отношения с Богом. Der wird, ob er will oder nicht will, genau Вот эти стандарты мышления, он приносит свои отношения с Богом. Also diese Standards, ob er will oder nicht will, bringt er auch in Beziehung mit Gott mit rein. Вот представь себе, он не приучен бороться. Zum Beispiel, stell dir vor, er ist nicht, он не приучен смиряться. Er ist nicht, er hat nicht gelernt, demütig чего-то zu sein, достигать. Oder etwas zu erreichen. То есть напрягаться, да? Oder sich, kurz zu sagen, sich anzustrengen. Такой человек привык идти по пути наименьшего сопротивления. So ein Mensch ist gewohnt, den geringsten Widerstand des Lebens zu gehen. И вот многие уходят из Божьей воли. Und viele verlassen das, den Gottes Willen, теряя свое призвание, свое благословение, indem sie auch ihre Berufung und Segnung verlieren, потому что они не приняли решение, weil sie keine Entscheidung getroffen решение, haben, weil sie keine Entscheidung getroffen скажи haben, решение, sag mit mir Entscheidung. Wow, опять решение. Wow, schon wieder Entscheidung. Не приняли решение оставаться верным до конца. Sie haben keine Entscheidung getroffen, bis решение. Zum Schluss treu zu bleiben. Eine Entscheidung. Это твое и мое das решение. Ist deins und meine Entscheidung. Okay. И вот знаете, вот такие вот люди. Und wisst ihr, solche Menschen? Нет, они не отказываются от Бога. Also sie lehnen ja Gott nicht ab. Они продолжают верить. Sie glauben weiterhin. Может быть, даже до конференции ездят. Vielleicht besuchen sie Konferenzen. Нет, в церковь иногда приходят. Manchmal kommen sie in die Gemeinde. Mm-hmm. Но у них нет стойкости. Aber sie haben keine Widerstandsfähigkeit. У них нет сил. Sie haben keine Kraft. Чтобы вот эти силы, которые удерживают их на пути Божьей правды. Also diese Kraft, was sie auf den Weg der Wahrheit hält. Понимаете? Подул ветерок. Versteht ihr, ein Wind weht. Кто-то что-то сказал. Jemand hat etwas gesagt. Увлек его. Und nimmt ihn einfach mit. Или какой-то толчок на него. Oder irgendein Schubser. Понимаете меня, да? И versteht mich, ja? Его сдуло. Und dann ist er weg. Потому что у него нет сил. Weil er einfach keine Kraft hat. Потому что они сбегают, когда им что-то не нравится. Weil er versucht zu meiden die Dinge, was ihm nicht gefallen. Was Jesus сказал? Wisst ihr, Jesus sagte mal, я хлеб, сошедший с небес. Ich bin das Brot, was vom was von oben geschickt worden ешьте. Ist. Ihr sollt mich essen. Я даю вечную жизнь. Ich gebe das ewige Leben. Was? Что? Кто может это слушать? Wer kann sowas hören? Ушли. Dann sind sie weggegangen. 70 учеников. Es waren 70 Jünger. Которых Иисус посылал служить, помните? Wo Jesus schickte zum Dienen. Ich konnte mich wow! bestimmt erinnern. И бесы повинуются нам. Wow! Und die Dämonen, die hören wow! auf uns. Исцеление, мертвые wow! воскрешают. Wow! Die Heilung passiert und Auferstehung aus den Toten passiert. Кто может это слушать? Also wer kann sowas что überhaupt hören? За бред тут Иисус несет? Was für Blödsinn spricht hier Jesus? Развернулись и ушли. Haben sie sich umgedreht und sind gegangen. Осталось 12. Und es blieben nur 12 не übrig. Помогли эти чудеса этим 70, да? Also diese Wunder haben diesen 70 auch nichts gebracht, oder? Не знаю, возвратились ли они или нет. Ich habe keine Ahnung, ob sie dann zurückkehrten oder nicht. Но это не показатель, понимаете? Aber es ist kein Anzeichen. Если человек творит чудеса, wenn der Mensch ein Wunder и у него может быть много веры, und vielleicht hat er sehr viel Glauben, но у него нет верности, aber er hat keine Treue. Это не показатель. Das ist kein Zeichen. Не хотите ли вы уйти, спрашивает Иисус 12. Jesus hat gefragt, die 12, wollt ihr auch nicht gehen? Куда нам идти, Господи? Wohin sollen wir у тебя gehen, слова вечной жизни. Denn du hast die Worte des Lebens. Знаете, верность – это то качество, которое Бог ценит в человеке больше всего. Wisst ihr, die Treue ist eine Charaktereigenschaft, was Gott am meisten im Menschen schätzt. Это когда ты все делаешь для того, чтобы поддержать то, во что ты веришь. Das ist, das bedeutet, dass du alles dafür tust, um das zu bewahren, was du hast. То, что для тебя ценно, oder das, имеет was ценность. Dich, das, was für dich ein Wert hat. Это надежность. Das ist Vertrauenswürdigkeit. Das ist Ausdauer. Преданность. Treue. Когда ты ходишь в истине Божьей. Wenn du in der Wahrheit Gottes wandelst. Когда тебе в лицо противный ветер. Wenn du gegen den Wind gehst. И множество преград на пути. Und viele Hindernisse sind auf deinem Weg. Но несмотря на это, ты все равно aber верный. Trotz allem bist du treu. И стоишь в том, в чем ты поставлен. Und du bleibst dort, wo du hingestellt worden не bist. Не важно, что происходит. Es ist unwichtig, was получил passiert. Я ответ, не получил ob ответ. Ob ich eine Antwort bekommen habe oder получил nicht bekommen я помощь сейчас. Habe ich jetzt die Hilfe или bekommen? Может быть, получу потом. Oder vielleicht bekomme ich sie später. Я верный. Ich bin trotzdem Ничто treu. Не сможет меня пошатнуть. Und nichts kann mich erschüttern. Я Божий человек. Ich bin Gottes Kind. Вот изучите этот вопрос верности. Ihr sollt diese Frage der Treue mal nachforschen. И вы увидите, как много вообще строится на верность. Und ihr werdet dann sehen, wie viel auf Treue gebaut ist. И знаете, наша верность, она постоянно будет испытываться. Und wisst ihr, unsere Treue wird immer wieder geprüft. Но мы с вами люди веры. Aber wir sind ja alle Menschen des Glaubens. Люди веры, hier, вы где? Menschen okay. des Glaubens, wo seid ihr? Мы с вами люди веры. Wir sind alle zusammen Menschen а des люди Glaubens. Веры, und die Menschen des Glaubens, они живут верой. Sie leben durch den Glauben. Они ходят верой. Sie wandeln im Glauben. Они поступают по вере. Sie handeln nach dem Glauben. И вот если сегодня это слово тебя коснулось, und wenn dieses Wort dich heute berührt hat, тогда прими решение. Dann treffe heute eine Entscheidung. Быть верным. Treu zu sein. Богу. Gott. Человеку. Menschen. Другу, deinem Freund, шефу, deinem Chef. Ты знаешь сферы своей жизни. Du kennst die Sphären deines Lebens. Прими решение быть верным. Treffe eine Entscheidung, treu zu sein. На самом деле это не так уж и сложно. In Wirklichkeit ist es gar nicht so schwer. Да, у тебя всегда будет выбор. Ja, du wirst immer eine Wahl haben. Но если у тебя есть твердое решение, aber wenn du eine feste Entscheidung это hast, не сложно. Dann ist das nicht so schwer. И Бог обязательно тебя вознаградит. Und Gott wird dich auf jeden Fall belohnen dafür. Чтобы Бог, он был уверен в тебе на 100%. Damit Gott in dir 100% sicher ist. Скажи аминь. Sag mit mir amen. И давайте закроем глаза свои. Lass uns unsere Augen schließen. Я хочу, чтобы ты просто заглянул сейчас в себя. Ich möchte, dass du einfach in dich mal reinschaust. Принёс вот это перед Богом вот свое обнаженное сердце. Dass du dein Herz nackt vor ihm oder знаешь, offen vor ihm bringst. Знаешь, когда ты открываешь свое сердце перед Богом, weißt du, wenn du dein Herz vor Gott öffnest, тогда он открывает свое сердце перед тобой. Dann öffnet sein Herz vor dir. Тебе не надо быть совершенным, мы все несовершенные. Du musst nicht perfekt sein, wir sind alle unperfekt. Вот принеси свое сердце вот перед Богом и скажи, где у тебя еще не получается. Bring einfach dein Herz vor Gott und zeig ihm oder sag ihm, was bei dir noch nicht klappt.